Father, bless these words. Vater, segne diese Worte. We are in your presence. Wir sind in deiner Gegenwart. And I thank you for this time. Und ich danke dir für diese thank Zeit. You for such an awesome church. Danke dir für so eine großartige Gemeinde. And such amazing people. So wunderbare Menschen. Bless these words. Segne dieses Wort. In your presence. In deiner Gegenwart. We pray. Beten wir das. Amen. Amen. Didn't you just love that worship? Habt ihr nicht diese Anbetung gerade wunderbar gefunden? With that kind of worship, I can worship for hours. Mit einer solchen Anbetung kann ich stundenlang anbeten. I was just weeping and ich habe geweint. I can't wait till we actually see Jesus himself and you can see him. You see the like I can see the scars. Look at the scars. Also ich kann nicht erwarten an den Tag, wo wirklich Jesus sehen, wirklich diese Wundmale sehen. You're just singing like with all your heart. Und man singt dann mit seinem ganzen Herzen. I can't wait to be there. It's going to be awesome. Man kann es nicht erwarten, dort zu sein. Speaking of the worship team, this brings us into our message tonight. Und das führt uns auch in unsere Botschaft hinein. And Wolfgang is going to oversee the worship ministry come September. Der Wolfgang wird ab September das Worship Team with Pastor Brent organisieren mit Pastor Brent zusammen und auch mit Johannes. This just moves right out of my lap. Das bewegt sich wirklich aus meinem Einflussbereich. Nach 21 Jahren. We are moving into a new phase. Wir bewegen uns wirklich in eine neue Phase hinein. I didn't want to use the other word. Okay, we're using it to a new era. It's so exciting. Und das ist so aufregend. I'm spending more time doing things in terms of vision. Ich verbringe mehr Zeit damit, eine Vision zu entwickeln. And also as the church grows, und als während die Gemeinde wächst, it moves out of the realm of me being able to personally meet the pastoral needs of everybody. Bewegt sich die Gemeinde auch außerhalb dem Rahmen meiner Möglichkeiten, um die seelsorgerlichen Nöte der Gemeinde abzudecken. So part of my responsibility is to not only pastor people. Also Teil meiner Verantwortung ist es, Menschen zu dienen, but to also make sure that they are pastored. Aber auch sicherzustellen, dass ihnen gedient wird. If I don't visit them, then someone else visits them. Wenn ich ihnen nicht dienen and oder sie besuchen kann, muss es jemand anderer it tun. Moves into a whole new phase. Und das geht in eine ganz neue Phase hinein. I have to learn and experience und ich muss das selber erst lernen und erfahren. And be coached in and receive a lot of mercy for. Und brauche auch viel Barmherzigkeit und Gnade dafür. Okay, I want to continue from last night. Ich möchte von gestern Abend fortfahren. And I want you to turn to 2 Timothy chapter 2. Ich möchte, dass ihr in den 2. Timotheusbrief geht, Kapitel 2. We ended, I think, last night around Hebrews 12:15. We talked about Esau. Wir haben gestern aufgehört in Hebrews 12. Hebräer Kapitel 12. And Esau, it says that no one would be like Esau. Und das heißt eben, dass keiner so sein würde wie Esau. Godless. Gottlos. No prayer. Kein Gebet. Immoral. Immoralisch. No purity. Keine Reinheit. Threw away his birthright. Er hat sein Geburtsrecht verkauft. No purpose. Und er hat keinen Sinn im Leben gehabt. That nobody would be like Esau. Dass keiner so sein würde wie Esau. That we don't fail the grace of God. Dass wir der Gnade Gottes nicht mangeln. And then a root of bitterness springs up. Und eine Wurzel der Bitterkeit in uns aufkommt. And when bitterness springs up, und wenn diese Bitterkeit aufsprost, this is what happens in 2 Timothy 2. Dann passiert das, was in 2. Timotheus 2 steht. 25. Vers 26. That they may come to their senses and escape from the snare of the devil, having been held captive by him to do his will. Dass sie wieder nüchtern werden aus der Verstrickung des Teufels, von dem sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. Believe me, I'm going to be a Christian 30 years now in about 3 weeks. Glaubt mir, in 3 Wochen werde ich 30 Jahre lang ein Christ sein. I have seen people who become bitter go right into the snare of the devil. Ich habe gesehen, wie Menschen, die bitter geworden sind, direkt in diese Verstrickung des Teufels geraten sind. And when we separate our circumstances from God's discipline, und wenn wir die Lebensumstände von der Disziplin Gottes trennen, what they are, doesn't matter if you end up on a cross, egal wie diese Umstände auch sind, vielleicht bist du sogar auf einem Kreuz. It's the discipline of God. Es ist die Disziplin, die Erziehung Gottes. All things, not most things, all things work to the good. Nicht die meisten, sondern alle Dinge wirken zusammen zum for Guten. Those who love God. Für die, die Gott lieben. But nothing works to the good for those who don't love God. Aber nichts wirkt zum Guten für die, die Gott nicht lieben. Who are called according to their own purpose. Die zu ihrem eigenen Sinn berufen sind. Now, how many people believe that the devil is real? How many people believe that? Wie viele glauben, dass der Teufel eine Realität ist? Honestly, you don't believe that. You can be honest tonight. You just be honest. Go ahead. Oder wer glaubt, dass es nicht so ist? Ihr könnt wirklich ehrlich sein. Okay, one hand there. No, you're just scratching your nose. Okay, I'm sorry. Okay. The church is the pillar of truth. Die Gemeinde ist die Säule der Wahrheit. A lady came to church Sunday morning. Eine Frau kam am Sonntagvormittag in den Gottesdienst, hat mich umarmt. And she said those words. She says, this is the only church I know that is growing. Und sie hat gesagt, das ist die einzige Gemeinde, die ich kenne, die wächst. And then she hugged me and she said, our church is falling apart. Und dann hat sie mich umarmt und gedrückt und gesagt, meine Gemeinde fällt auseinander. It's just falling apart. Sie zerfällt einfach. She says, you want to know why? Und weißt du warum? Because we don't have a pastor. Weil wir keinen Pastor haben. I just say that tonight because it's such a privilege for me to do this. Ich sag das, weil das so ein Vorrecht ist für mich, das hier zu tun. I put my heart, my soul, my mind and all of my strength into this. Mein Herz, meine Seele, meine Gedanken und ja, meine ganze Kraft geht hier rein. Someone can do it better. Wenn es jemand da besser tun kann, I will assist them. Dann werde ich gerne der Assistent sein. And you try me on that. Und ihr könnt mich wirklich darin auf die Probe stellen. Das sind nicht nur Worte, Gott ist mein Zeuge darin. Und das macht man nicht, das sagt man nicht, wenn man nicht ernst. Because I want the best thing for this church. Ich würde diesen Mann assistieren, weil ich das Beste für diese Gemeinde will. That's in my heart. Das ist in meinem Herzen. Now, we're coming into a complex time in our church. Wir kommen in eine sehr komplizierte Zeit in unserer Gemeinde. It's all new for me too. Es ist auch für mich ganz neu. I've never been, you know, when you go over the level of 300 people. Denn wenn man über diese 300 Personengrenze geht, it is the most uneasy, bumpy time in maybe the history of the church. Es ist die schwierigste und holprigste Zeit vielleicht in der Geschichte der ganzen Gemeinde. Everybody's kind of uneasy, like, jeder ist irgendwie fühlt sich unwohl. All these new people, who lauter am neue I? Menschen, wer bin ich jetzt? What part is mine now? Was ist meine Rolle? Took my seat. I sat in that seat for 14 die years. Haben mir den Platz weggenommen. Seit 14 Jahren sitze ich in diesem Stuhl. Here? Wer ist der He's Typ? Not even an Austrian. Der lebt ja nicht einmal in Österreich. Can't believe it. Like, what's happening here? Also, was passiert hier? It's unbelievable. Now, this is our first major transition. Das ist die erste große Umgestaltung. And this is difficult because it's our first one. Und das ist die schwierigste, weil es unsere erste ist. You go through one at 300, you go through one at 800. Bei 300 und bei 800 you go gibt's through solche, one at 15 solche and Schritte. 2000 and you just they keep transitioning. Und bei 1500 und 2000, es gibt immer wieder so Umbrüche. I know that just scares everybody. Ich meine, like, don't say that. So, sag das bloß nicht, jeden erschreckt das. This one. Wir sind noch nicht einmal jetzt durch diesen durch. This is difficult because it's the first one. Das ist so schwierig, weil das ist der erste it's Übergang. Like down the rapids, you know, the river, es ist so, wie wenn man so eine Stromschnelle hinabgeht. Wir sind alle in diesem Boot. Und plötzlich sind viele in diesem Boot. Raus aus meinem Boot. We're just going like down, like we're gonna die. We'll never make it. Wir werden es nie schaffen. And then we made it. Und dann, wir haben es doch geschafft. This is where we are right now. Und genau da stecken wir mittendrin. Do you think the devil doesn't know that we're right there? Glaubt ihr, dass der Teufel nicht weiß, dass wir genau an dieser Stelle sind? Do you not think that he is orchestrating a strategy to smash us? Dass er eine Strategie entwickelt, um uns zu zerschlagen? I've talked to people that have said to me. Ich habe zu Menschen gesprochen. I talked to another pastor and his wife. Zu einem anderen Pastor und seiner Frau. And she told another pastor and his wife and a bunch of other people. Und sie hat erzählt, dass ein anderer Pastor seine Frau und ein Haufen anderer she Leute. Says, you keep your eyes on Sergei. Sie hat ihnen gesagt, behaltet eure Augen oder richtet euer Augenmerk auf die CEG. We are watching. Wir beobachten euch. We are not running for ourselves. Sie schauen uns zu. Wir laufen nicht um unser Selbstwillen. We are carrying the banner of Jesus Christ in the city. Wir tragen die Fahne Jesu Christi in dieser Stadt. And whatever we can break through. Und wo immer wir auch durchbrechen können. I guarantee other churches will look and they will break through. Ich garantiere euch, andere Gemeinden sehen das und werden auch durchbrechen. What is on the line here is so big we cannot imagine. Was hier zur Disposition steht, ist so groß, wir können es uns gar nicht vorstellen. Huge. Es ist riesig. It's unbelievably huge. Es ist unglaublich riesig. Now, Ephesians chapter 6. Epheser Kapitel 6. Now we're looking at a guy here in 2 Timothy, and he's in the snare of the devil. Wir schauen hier auf einen Menschen, 2. Timotheus 2, der in den Stricken des Teufels ist. How come he can't get out? Warum kann er da nicht raus? You look at verse 25. 2 Vers 25. It says this. 2. Timotheus 2. It says, with gentleness correct those who are in opposition. Mit Sanftmut weise die zurecht, die widerspenstig sind. Opposition is the definition of Satan. Also die Opposition oder die widerspenstig zu sein ist die Definition für Satan. Exactly what Satan means, opposer. Das heißt, ist genau diese Bedeutung von Satan, der der gegenübersteht. Now watch this. If perhaps God may grant them repentance. Ob ihnen Gott vielleicht Buße gebe. Maybe. Vielleicht. But God's thinking about it. Aber Gott denkt darüber nach. He's not going to do it. Er wird es nicht tun. This person is in the snare of the devil. Diese Person ist in den Verstrickungen des Teufels. Why would God not grant them repentance? Warum würde Gott ihnen nicht diese Umkehr gewähren? Because God resists the proud. Weil Gott den Hochmütigen, den Stolzen widerstrebt. Until you repent of bitterness, und bevor du nicht die Bitterkeit bekennst und Buße tust, God will oppose you every single day wird of your life. Gott dir widerstehen, und zwar jeden einzelnen Tag deines until Lebens. You stand before him face to face. Bis du vor ihm stehst, Angesicht zu Angesicht. And in 1 John 2:28, und in 1. Johannes 2:28, when he appears, you will shrink away in shame. Wenn er erscheinen wird, wirst du in Scham vergehen. From your Savior, von deinem Erretter, from your Lord, von deinem Herrn. You shrink away. It's like he came. Oh Jesus. Du wirst zusammenzucken und sagen, er ist gekommen. Oh nein, Jesus, schau mal. We're in the clouds of the air. Wir sind in den Wolken des Himmels. And you shrink away. Und du zuckst zurück, du weichst zurück. Warum? Because he opposed you every day of your life. Weil er jeden Tag deines Lebens dir widerstanden hat. And there's nothing you can do about it. Und es gibt nichts, was du dagegen tun kannst. Repentance is not a human effort. Buße zu tun ist keine menschliche Anstrengung. Repentance is granted from God. Buße wird von Gott gewährt, to the humble. Gegeben, dem Demütigen. Keep that in mind. Behalte das in Gedächtnis. God gives grace to the humble. Gott gibt dem Demütigen Gnade. Now, if I can just imagine that we're going to have an onslaught. Wenn ich mir nur vorstellen kann, dass wir eine if I just could get secret information. Also wenn ich so eine Geheiminformation erhalten würde. Angel comes down. Ein Engel kommt herunter. Look, Rob. We don't usually do this. Wir machen das normalerweise nicht so. Like this is really key, so. Aber das ist jetzt wirklich wichtig. You are going to take the angels, the demons, they are planning something really die Dämonen, die planen wirklich was ganz Schlimmes. They see that you're growing. Sie sehen, dass ihr wächst. They see that churches are watching. Sie sehen, dass andere Gemeinden euch they beobachten. See that people are getting saved. Sie sehen, dass Menschen errettet they werden. Saw the baptisms. Sie haben auch die Taufen gesehen. They see the people going for communion. Und die Menschen, die zum Abendmahl nach vorne they gehen. See the people repenting. Sie sehen, wie die Menschen Buße tun. They are gonna come down on you so hard. Sie werden so schlimm über euch hereinbrechen. Get ready. Macht euch auf etwas bereit. Now, if I heard this report, wenn ich das hören würde, diesen Bericht, and I had to choose one thing that would protect us more than anything in the Bible. Und ich müsste wählen eine Sache, die uns davor bewahren könnte, eine Sache mehr als alles andere, was in der Bibel steht. What would I preach on? Über was würde ich predigen? That's my message tonight. Das ist meine Botschaft für heute Can Abend. You think of one thing, könnt ihr euch eine Sache, that diese eine will Sache protect denken? Us from the from a demonic attack, die uns beschützen würde vor einer dämonischen that Attacke, is bigger and more massive than we've ever seen. Die größer und massiver ist, als wir sie je erlebt haben. Can you think of a message I should preach tonight? Könnt ihr euch eine Botschaft ausdenken, über die ich heute Abend predigen sollte? Turn to Hebrews chapter 13. Blättert mal in den Hebräerbrief, Kapitel 13. Think about it. und denk darüber nach. Should we preach on prayer? Sollten wir über Gebet predigen? On grace? Über Gnade? On the cross? Über das Kreuz? Joy? Über die Freude? Love? Die Liebe vielleicht? Serving? Oder das Dienen? Repentance? Oder vielleicht über Buße? Honesty? Ehrlichkeit? Hebrews chapter 13. Hebräer Kapitel 13. Now in chapter 12. In Kapitel 12. We see in verse 25, do not refuse Christ who is speaking from heaven. Steht eben in Vers 25 wieder Hebrews 12, 25. I don't know what you mean. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Christ is speaking. He's the head of the church. Christus spricht, denn er ist das Haupt der Gemeinde. He's speaking to every one of us. Er spricht zu jedem Einzelnen This von uns. Ephesians 4:16, so wie in Epheser 4:16, das ist ganz klar. Every single part of the body gets energy from the head. Jeder einzelne Teil des Leibes bekommt seine Kraft vom Haupt. It doesn't come through another person, it's directly to you from Christ. Es kommt nicht von einer anderen Person, es kommt direkt von Christus für dich. That's why we all need to have a prayer time. We need to connect with God. Und deswegen brauchen wir alle diese Gebetszeit, diese direkte Verbindung zu Gott. All of us. Jeder It's von not uns. Through somebody else. There's no high priest here. Das geschieht nicht durch jemand anderen, auch nicht durch einen Hohepriester, der We ist ja auch all nicht anwesend. Priests before the Lord. Wir sind alle Priester vor dem Herrn. Now look at the last verse, verse 12. I'm 29. Our God is a consuming fire. Der letzte Vers 29, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. It talks about him shaking everything. Es spricht davon, dass Gott alles erschüttern kann. And how we need to have gratitude. Und wie sehr wir Dankbarkeit brauchen. It's in verse 28. In Vers 28. He's going to shake everything, but show gratitude, thankfulness. Er wird alles erschüttern, aber wir sollen dankbar sein. Thankfulness will always save you from bitterness. Dankbarkeit wird dich immer vor der Bitterkeit bewahren. I went through a difficult year last year. Ich ging durch ein sehr schwieriges Jahr letztes Jahr. Das schwierigste Jahr in meinem Leben. Ihr wisst gar nicht, was da alles passiert ist. Ihr habt keine Ahnung davon. Only a few people know. Nur ein paar wissen, ein paar wenige. You know what? The only way I could keep from becoming angry and bitter was to keep thanking God. Die einzige Möglichkeit davon, wütend und bitter zu werden, war Gott immer wieder zu danken. Das wird zum Guten wirken. Danke, Herr. Das wird auch zum Guten werden. Ich weiß nicht wie, aber danke, Jesus. Und du dankst Gott, während du weinst. Und du dankst Gott im Glauben. Und du beschützt dein Herz. Und du brichst durch. And that was your thankfulness protects me. Das war diese Dankbarkeit, die Now, mich bewahrt hat. I'm going to talk about something that will protect our church against even the most severe satanic warfare. Ich möchte über das sprechen, was unsere Gemeinde sogar vor dem schlimmsten satanischen Angriff schützen könnte. Im Kapitel 13. Let love the brethren continue. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe, Vers 1. Then it talks about things you should do, like remember prisoners. Dann spricht eben über Dinge, die wir tun sollen, dass man der Gefangenen gedenken soll. Be pure in marriage. Seid rein in der Ehe. Verse 4, verse 5, be pure in character. Seid nicht geldgierig, seid rein in eurem Charakter. Verse 6, trust the Lord. Vers 6, vertraut dem Herrn, er ist eure Hilfe. And in verse 7, und in Vers 7, remember those who led you. Gedenkt an eure Lehrer, who spoke the word of God to you, die euch das Wort Gottes gesagt haben. And considering the result of their conduct, imitate their faith. Ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Their faith, imitate not their personality, their faith. Also folgt nicht ihrer Persönlichkeit nach, sondern ihrem Glauben nach. Yeah, sometimes I buy, you know, buy a pair of shoes and someone else got the same shoes on. It's like, okay. Vielleicht kaufe ich mir mal Schuhe, jemand anderer hat genau die gleichen an. My shoes, okay. Ich denke mir, okay, der hat it's die gleichen wie ich. It's kind of cute. Kein Problem, es ist irgendwie herzig. Oh, he got that blue tie, buy a blue tie. It's like, okay, er hat eine blaue Krawatte, ich kaufe mir auch eine blaue. Like, er hat den Haarschnitt, ich habe denselben. Über das spricht es überhaupt nicht. It's talking about imitating the faith. Er spricht darüber, den Glauben nachzuahmen. Die Leidenschaft für Gebet, für Reinheit. The passion for purpose. Und auch für den Sinn im Leben. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Then it says to be established in grace. Dann heißt es, dass man in der Gnade gefestigt sein soll. And then look at verse 13 we go out to him outside the camp. Also in Vers 13, wir gehen hinaus aus dem Lager zu ihm. We bear his reproach. Wir tragen seine Schmach. Verse 15. Vers 15. Through him then let us continually offer up a sacrifice of praise to God. Lasst uns nun durch ihn Gott allezeit das Lobopfer bringen. Continually. This protects us against bitterness and going into the snare of the devil. Alle Zeit sollen wir das darbringen. Das hilft uns eben durch die Bitterkeit und durch die Fallen des Teufels hindurch. That is the fruit of our lips that gives thanks to his name. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. This will protect each one of us individually. Das wird jeden einzelnen von uns als Einzelperson beschützen. But there's something else that will protect us as a church. Aber es gibt noch etwas, was uns als Gemeinde schützen wird. It's coming up. Und das kommt gleich. Do not neglect doing good and sharing with such sacrifices God is pleased. Tut Gutes und teilt mit anderen und vergesst darauf nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. The word is going to appear in the next verse. Und im nächsten Vers kommt dieses Wort. Obey your leaders. Gehorcht euren Lehrern. Submit to them. Folgt ihnen. For they keep watch over your souls. Denn sie wachen über eure Seelen. As those who will give an account. Und dafür müssen sie Rechenschaft geben. Let them do this with joy and not with grief. Damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. For this would be unprofitable for you. Denn das wäre nicht gut für euch. They must give an account. Sie müssen Rechenschaft geben. I have to give an account to Christ himself for this church. Ich muss gegenüber Christus Rechenschaft ablegen für diese Gemeinde. Er wird mir Fragen stellen, warum ich bestimmte Entscheidungen getroffen habe. Und ich muss Auge in Auge vor Christus stehen und muss Fragen über diese Gemeinde beantworten. Hast du sie richtig gefüttert? Do you remember what I told Peter? If you love me, you will feed my sheep. Did you feed them? Kannst du dich erinnern, was ich dem Petrus gesagt habe? Wenn du mich liebst, dann weide meine Schafe. Hast du diese Gemeinde geweidet? Hast du mein Wort studiert, um sie zu ernähren? Did you lead them? Hast du sie geleitet, geführt? Question after question. Eine Frage nach der anderen. Now, what is the word? Was ist das Wort? It's accountability. Es ist das Wort Rechenschaft. Nichts beschützt uns mehr als die Rechenschaft. Wenn ihr müsst nicht hinblättern, aber in Epheser 4, Vers 6 nachlesen, dann kämpfen wir nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten und unsichtbare Kräfte im Universum. Zieht die gesamte Waffenrüstung Gottes an, dass ihr stehen könnt gegen die Anschläge und die Strategien des Teufels, dass du dagegen anstehen kannst. Er hat eine Strategie oder verschiedene. Er weiß, wie man Leute hereinlegt. Er weiß, wie man projiziert. Er weiß, wie uns dazu bringen kann, Dinge zu glauben, sogar Dinge zu fühlen. Master deceiver from the beginning. Er ist der Meisterverführer von Anfang an. This is going thousands of years since he deceived even Adam. Und es ist schon tausende Jahre her, dass er Adam und Eva verführt hat. Thousands and thousands of years of experience. Er hat tausende Jahre Erfahrung darin. You think he can't deceive me? Glaubst du, er könnte mich nicht verführen? He can look at me and say, this guy is gonna be easy, man. Er kann mich anschauen und sagt, der ist wirklich ein leichter Fall. Schon verführt. Like he's a master. He has years of experience on millions of people. Er ist ein Meister darin, hat Millionen, also tausende von Jahren Erfahrung an Millionen von Menschen. We have a weapon. Aber wir haben eine Waffe. And stand, putting on the whole armor of God. Also steht und zieht die gesamte Waffenrüstung Gottes an. What is the first piece of armor? Was ist das erste Ausrüstungsstück, das genannt wird? It is the girdle of truth. Es ist der Gürtel der Wahrheit. And it says, gird yourself with truth. Das heißt, gürtet euch mit der Wahrheit. You know what that means to me? Wisst ihr, was das für mich bedeutet? It means be accountable to the truth. Für mich bedeutet, sei lege Rechenschaft gegenüber der Wahrheit ab. I am inseparable from this belt. Ich bin unzertrennlich, was diesen Gürtel betrifft. When that belt goes on and you lock it, that is part of you. Wenn dieser Gürtel angelegt wird und er verriegelt wird, dann ist er drauf. Accountability to the truth. Rechenschaft der Wahrheit. Is what will protect our church more than anything. das wird unsere Gemeinde mehr bewahren als alles andere. When he comes in, denn wenn er hereinkommt and each of us don't individually stand in the truth, und jeder Einzelne von uns oder jeder nicht einzeln in der Wahrheit steht, he will make spaghetti out of this church. Dann macht er Spaghetti aus dieser Gemeinde. Accountability Rechenschaft to the ablegen truth. Der Wahrheit. Now this is more important than prayer. Das ist sogar wichtiger als Gebet. Because you can pray without the truth. Denn du kannst beten ohne Wahrheit. I believe it's Proverbs 28:9. Ich glaube, es ist Sprüche 28:9. If you turn your ear from the word, wenn du dein Ohr von der Wahrheit abwendest, even your prayer is an abomination to God. Dann ist sogar dein Gebet ein Greuel für den Herrn. Our first piece of weapon is the truth. Unsere erste Waffen Ausrüstung ist der Gürtel der Wahrheit. Hier ist die Wahrheit. Now, to be accountable to the truth, der Wahrheit Rechenschaft abzulegen, means I'm accountable to God. Bedeutet, dass ich Gott gegenüber Rechenschaft ablege. God an answer one day. Ich werde Gott eines Tages eine Antwort geben. I cannot be accountable to God unless I'm accountable to people. Ich kann nicht Gott Rechenschaft geben, wenn ich Menschen gegenüber nicht Rechenschaft ablege. 1. Johannes 4:20. Don't say that you love God when you don't love people. Sagt nicht, dass ihr Gott liebt, wenn ihr Menschen nicht liebt. We can change that verb. Wir könnten dieses Zeitwort umdrehen oder austauschen. Don't say that you respect God when you don't respect people. Sag nicht, dass du Gott respektierst, wenn du Menschen nicht respektierst. Don't say you're helping God when you don't help people. Sag nicht, ich helfe Gott, wenn du Menschen nicht hilfst. Don't say you're serving God when you don't serve people. Und sag nicht, ich diene Gott, wenn du den Menschen nicht dienst. And don't say you're accountable to God when you're not accountable to people. Und sag nicht, ich lege Rechenschaft vor Gott ab, wenn du Menschen gegenüber nicht Rechenschaft ablegst. Die Rechenschaft. Wolfgang said to me. Der Wolfgang hat zu mir gesagt. Please make something, some kind of guidelines for the music ministry. Er hat gesagt, bitte stell irgendwelche Richtlinien auf, was den Musikdienst betrifft. I said, okay. Und ich habe gesagt, ja. I put 7 points together. Und ich habe 7 Punkte aufgeschrieben. And the first one was, und der erste war before leadership. Demut vor Leiterschaft. Accountability. Demut vor der Leiterschaft. 3 points. Accountability. Also Rechenschaft. Flexibility, flexibel sein. Intreatability. Gelehrsamkeit. Also bereit sein, etwas zu lernen, gelehrt zu werden. In this order. Accountability. Also das erste ist die Rechenschaft. Intreatability. Sich lehren zu lassen. And flexibility. Und Flexibilität. And then there's another 21. It's all 21 points together. Also insgesamt sind es 28 Einzelaspekte. 21. Oder 21. 7 points times 3 subpoints, 21 points. Also 7 Hauptpunkte, 3 Unterpunkte immer. If you have everything else, wenn du alles andere hast and you are not accountable, und du aber nicht Rechenschaft ablegst, it's worthless. Dann ist es nichts wert. It is absolutely worthless. Es ist absolut nichts Turn wert. To Titus chapter 1, I'll prove it to you. Blättert einmal in den Titusbrief, Kapitel 1. You can be the best musician. Du kannst der beste Musiker sein. You can be liked by everybody. Vielleicht mag dich jeder. You can be everything like unbelievable. Du kannst also wirklich großartig drauf sein in jedem Punkt. All the way down. Bis ins letzte Detail. And if you are not accountable, you are zero. Wenn du nicht Rechenschaft ablegen willst, dann bist du nichts. I'll prove it right from the Bible. Und ich zeig's euch jetzt This aus der is Bibel. An encouragement because we really got to pull together. Das ist eine Ermutigung, denn wir müssen wirklich alle an diesem einen Strang ziehen. Wir kämpfen vielleicht für die Seelen für Tausende von Menschen. Vielleicht Hunderttausende. Ich sage jetzt nicht, dass die alle in unsere Gemeinde kommen. Ich will gar nicht Hunderttausende. Affecting 100,000, maybe half a million. Ich meine vielleicht, dass wir Hunderttausende oder eine halbe Million Menschen erreichen. I was with Pastor Vasily. Ich war mit Pastor Vasily. I spoke 20 times. Und habe da 20 Mal geredet. 20 hours on having a personal relationship with God. 20 Mal über die Sache, eine persönliche Beziehung zu Gott zu haben. After the first one, he says, "You can go home. We're fine." Und nach dem ersten Punkt hat er gesagt, du kannst nach Hause gehen. Wir haben alles, was wir brauchen. We just didn't have that somehow. Irgendwie hatten wir das nicht. Und dann habe ich ihm erzählt, naja, ich möchte euch gerne verknüpfen mit anderen Gemeinden. Er hat gesagt, ich möchte mit keiner anderen Gemeinde eine Verbindung haben. Ich möchte mit deiner Gemeinde verbunden sein. Das ist alles, was ich brauche. Wir haben so eine opportunity. Wir haben eine solche Gelegenheit. Whatever we do, whatever we go through, was immer wir durchmachen, we can tell other people how to get through that. Wir können dann anderen erzählen, wie man dadurch, wie man es durchschafft. When you come to this place, when you're climbing the mountain, be careful right here. Wenn du an diese Stelle von dem Berg kommst, pass an dieser Stelle auf. It's slippery. Es ist rutschig. The rocks come out and you'll get killed. Du hast Steinschlag dort und du wirst vielleicht getötet. Okay, thank you. Und er sagt dann, okay, danke. And when someone goes in the front, und wenn jemand vorangeht, it's so much easier for others to follow. Ist es so viel leichter für die, die nachfolgen. And look at Titus chapter 1. Schaut euch mal Titus Kapitel 1 an, Vers 5. For this reason I left you in Crete, deswegen ließ ich dich in Kreta, that you might set in order what remains, dass du vollends ausrichten solltest, was and, noch fehlt. And appoint elders in every city. Und überall in den Städten Älteste einsetzt. We have elders. Wir haben Älteste. A number of them are here. Doug. Einige sind hier. Doug ist hier. And Dan ist hier. Dan ist hier. And I don't know if Billy is here. Billy ist hier. And Philip. Philip. And Georgie. Und Georgie. Five elders. Fünf Älteste. And plus myself, I'm the sixth elder. Also mich inkludiert sechs Älteste. And then we have Pastor Matt and Pastor Mike as two elders. Haben wir Pastor Matt und Mike als zwei Älteste. And they will, the pastors will rotate in and out one at a time. Und die Pastoren, die rotieren in diesem Team. Rein und raus. One will step out, one will step in. Also einer kommt rein und der andere pastoral geht dann raus. Das pastorale Team arbeitet unter mir und wir arbeiten They zusammen. Accountable to me. Sie legen mir gegenüber Rechenschaft I have the ab. Right to tell them if they're wrong. Ich habe das Recht, ihnen zu sagen, wenn sie falsch liegen. The elders, die Ältesten, which also contain two of those pastors, die auch zwei dieser Pastoren beinhalten, and the board, und das, which der Ausschuss, is six people, der aus sechs Leuten besteht, when come together, wenn wir zusammenkommen, we 14 people, sind wir 14 Leute. And that unit und diese Einheit has the right to tell me I'm wrong. Hat das Recht, mir zu sagen, dass ich falsch liege. A lot of those people are accountable to me as an individual. Viele sind mir als Individuum gegenüber Rechenschaft schuldig. All of them. Eigentlich alle. They're accountable to me as the overseeing pastor of the church. Sind mir Rechenschaft schuldig als der Senior Pastor, der älteste Pastor in der Gemeinde. But as a unit, der leitende Pastor, aber als Einheit I'm accountable to them. Bin ich ihnen Rechenschaft And schuldig. I am. Und ich tue das. Accountability is so healthy. Das ist so eine gesunde Sache, Rechenschaft ablegen zu müssen. Als ich nach Kalifornien ging, Because the board sat me down. Also wisst ihr, warum ich nach Kalifornien ging? Weil dieser Ausschuss mir das gesagt hat. We had a long meeting, wir hatten eine lange, then they ein langes said, There's Treffen. One more point. Und sie haben gesagt, es gibt noch eine Sache. I said, yeah. Und ich habe gesagt, ja, was gibt es noch? Point? They're all looking at me like with those tiger eyes, die schauen mich alle an mit so Tigeraugen. What's the point? Worum geht es hier? Like, Are you untreatable? Bist du unkorrigierbar? Yeah, yeah. Well, we're about to say unbelehrbar? Something to you. Bist du belehrbar? Okay. Yeah, I'm untreatable. Ja, What's ich going on bin here? Belehrbar. Wieso? Was geht hier vor sich? We gotta say some things to you. Wir müssen dir jetzt ein paar Dinge sagen. Okay. Say them. Okay. Spreche das aus. Gotta get away. Du musst weg von hier. Get out of here. Du musst einfach weg. Take a sabbatical. Nimm einen Sabbat. You know what the most comforting thing was? Wisst ihr, was das Tröstliche daran When someone war? Said, It's an order. Wenn jemand sagt, es ist ein Befehl. We are united. Wir stehen zusammen in dieser Sache. I got 10 eyes looking at me. Und 10 Augen haben mich angesehen. Out of love. Aus Liebe. And they say, we are ordering you. Und haben mir gesagt, ja, wir befehlen es dir. You, we are ordering wir bitten dich nicht darum, sondern wir together, teilen dir das einfach mit, zusammen. Leave. Du musst gehen. I didn't want to. Ich wollte nicht. Well, looking at their eyes, it's like, okay, where do you want me to go? Und die schauen so in die Augen und habe ihnen gesagt, wo soll ich hingehen? All right, I can receive this. I mean, also ich kann das schon annehmen. Accountable. Ich bin euch gegenüber Rechenschaft schuldig. Ihr entscheidet das. Do you know what? It changed my whole life. Und wisst ihr was? Das hat wirklich mein ganzes Leben verändert. Mir hat's nicht gefallen. I love them because they did it. I love the look of love in their eyes. Ich liebe sie dafür, dass sie das getan haben, den Ausdruck der Liebe in ihren Augen. So comforted. Und ich war so getröstet. But somebody stepped in my life and said, Rob, you're wrong. Aber jemand ist in mein Leben getreten und hat gesagt, Rob, du liegst. The church doesn't need you like this. Du bist falsch, denn die Gemeinde braucht dich nicht so, you're wie du bist. Hurting the church. Get out du tust here. Der Gemeinde weh. Take du solltest break. Weg, du solltest Pause machen. The pressure's been too much. Get out der here. Druck war zu groß, du musst einfach weg hier. I just want to say something about our board. Ich möchte gerne etwas über diesen Ausschuss sagen. That board has saved my life. Dieser Ausschuss hat mir das Leben gerettet. You don't know how much time those guys put in. Ihr wisst nicht, wie viel Zeit diese Menschen da hineinstecken. They almost work full time for the church. Die arbeiten fast Vollzeit für die Gemeinde. And they have other jobs and families. Und sie haben andere Berufe und Familie noch dazu. They don't put 10 hours in a week. Sie machen nicht 10 Stunden pro Woche. Sometimes we are there till 11 o'clock. Manchmal sind wir bis 11 am Abend dort. 11:30, 12:15 at night. Oder vielleicht bis 12:15 Uhr in der Nacht. And they still have to go to their offices and finish their work. Und sie müssen dann noch ins Büro, um ihre Arbeit dort fertig zu machen. And then be at work at 7 or 8 in the morning. Und vielleicht um 7 und 8 Uhr früh wieder im Büro sein. And I keep saying, you guys, are you guys going to burn out? Und ich frage sie, bekommt ihr mal ein Burnout? Are you just going to walk away someday and say, Rob, I'm done? Werdet ihr eines Tages einfach weggehen und sagen, Rob, ich bin fertig hier? I'm burned, I'm gone. Ich bin verbraucht, ich bin weg. Well, if he's burned, I'm burned, I'm gone. Wie geht's dir? Okay, ich bin auch ziemlich erledigt, like, ich gehe auch. Are these guys gonna burn out? Ich frage mich, werden die irgendwann einen Burnout haben? They are sincere. Sie sind aufrichtig. And they are godly. Und gottesfürchtig. And they are incredibly committed. Und unglaublich hingegeben. Are they perfect? Sind sie perfekte Menschen? No. Nein. Are they always kind? Sind sie immer freundlich? Not to me. Oh, zu mir jedenfalls nicht. Well, could they fail tomorrow? Könnten sie morgen fallen, and versagen? To be removed? Und einer von ihnen müsste ersetzt werden? Just like I could fail. Natürlich, so wie just ich auch like fallen könnte. Fail. So wie du auch. Not perfect people. Keine perfekten they Menschen. Mistakes, sie machen Fehler. But they are sincere, aber sie sind aufrichtig they are godly, und gottesfürchtig. They are committed. Und sie sind hingegeben. I just think they are worthy of our honor. Und ich glaube, sie sind einfach würdig Number unserer one. Ehre. Number two, when I was in my most difficult time, zweitens, als ich in meiner wirklich schwierigsten Zeit steckte, Otmar und Brett, waren Otmar und Brett, Brent? Brett, sorry. They said to me, die haben zu mir gesagt, we are going away. Wir gehen weg. The three of us. Wir drei. We've planned everything. Wir fahren weg, wir haben alles just geplant. Pack a bag. Pack eine Tasche. We'll pick you up. Wir holen dich ab. They picked me up at my apartment. Die haben mich bei meiner Wohnung abgeholt. Didn't even know where we were going. Und ich wusste nicht mal, wo es hingeht. And we sat in this beautiful place. Und wir saßen an diesem wunderschönen Ort. We just talked. Und haben geredet. And they loved me. Und sie haben mich geliebt. We stayed overnight. Und wir haben lang geredet, wir haben dort we übernachtet, gefrühstückt und they sie haben weiter geredet. Held my hands. Haben mir die Hand gehalten. It's unbelievable. We have such an incredible opportunity. Wir haben so eine unglaubliche Möglichkeit, to do the most unbelievable thing. Die wirklich unglaublichsten Dinge zu tun. Recently, when I came back from the States, vor kurzem erst, als ich aus Amerika zurückkam, an elders leadership L14 meeting. Hatten wir so ein L14 Meeting. And so ein Leiterschaftsmeeting. Started, und bevor das Meeting angefangen hat, the board said, we have a short meeting. Hat der Ausschuss gesagt, wir haben jetzt noch ein kurzes Meeting. So, okay. So went over, we talked, ich bin rübergegangen, wir haben kurz gesprochen. No, one more issue. Eine Sache noch. Otmar says to me, und der Otmar hat mir zu mir you gesagt, know that we love you. Du weißt, dass wir dich lieben. Like, und ich habe mir gedacht, oh nein, nicht schon wieder sowas. Said, yeah, I know you guys love ja, ich weiß, dass ihr mich liebt. Brett says, you know that we love you. Und Brett sagt, ja. Yeah. Okay. Okay, I'm ready. They say, are you intreatable? Und sie sagen, bist du belehrbar? Just like you wrote on that ministry policy. So wie du es auch auf diese Arbeitsrichtlinien draufgeschrieben hast, said, für den yeah, Wolfgang. I'm intreatable. Ich habe gesagt, ja, ich bin belehrbar. Let it fly. Also, bringt's. Do you know why aus. I can say that? Wisst ihr, warum ich das sagen because kann? Of meekness. Wegen Demut. Sanftmut. I would not do that for everybody. Ich mache das nicht für jeden. Nobody has a right to correct anybody. Niemand hat das Recht, einen anderen zu korrigieren, wenn sie nicht mit dem Geist Gottes erfüllt then sind. You are a hypocrite. Dann bist du ein Heuchler. Because you're coming in the name of truth, weil while your whole attitude is from another kingdom. Weil du im Namen der Wahrheit kommst, aber deine ganze Einstellung kommt aus einem anderen Königreich. Then you're nothing, you are like, you are looking to take a speck out of someone else's eye with a redwood tree in your own eye. Und du versuchst dann wirklich den Splitter aus dem Auge eines Menschen zu sehen, wobei du selbst so einen Mammutbaum in deinem Auge hast. I can sense that 10 miles away. Und ich kann das auf 10 Kilometer sehen, wenn sowas passiert. Für sowas gebe ich mich nicht her. Wenn zwei Menschen sich mit mir zusammensetzen und sagen, du weißt, dass wir dich lieben. Okay, ihr könnt anfangen. Sagt mir, wo ich falsch liege. Warum hast du in Amerika gearbeitet? Du weißt, dass deine Lungen nicht gesund sind. Did you work with dust in America? Warum hast du mit Staub in Amerika gearbeitet? Well, I had a mask. Naja, ich hatte so eine Atemschutzmaske. That's not enough, huh? Ich habe gesagt, das befriedigt euch jetzt nicht, oder? Look, my mother is 77 years old. Schaut mal, meine Mutter ist 77 Jahre alt. I can sacrifice a little bit more of my lungs for my mom. Ich könnte ein bisschen mehr meiner Lungenkapazität für meine Mutter opfern. Und auch für meine Schwager, weil sie so viel für mich getan haben. Okay, but we don't want to see it anymore. Okay, aber wir möchten, dass this. Das nicht mehr passiert. I love this. Und ich liebe das. Somebody stepping in and saying, Rob, you're wrong. Jemand tritt auf und sagt, Rob, du handelst falsch. Question number two, why are you going to Russia? Die zweite Frage, warum fährst du jetzt nach Russland? In your condition. In deinem Zustand. It's not 'cause I wanna go. Das ist nicht, weil ich hin möchte. It's not 'cause I need to go. Nicht, weil ich hin muss. I have to go. I have to go. Ich muss aber hin. It's not that I wanna go. Es ist nicht, dass ich hin möchte. It's not that I need to go. Und ich brauche auch nicht hin. I have to go. Aber ich muss hin. They really need me at this time. Sie brauchen mich wirklich jetzt. Okay. This is so healthy. Und das ist so gesund. There is somebody who can step in and say, Pastor Rob, we love you. Dass jemand, der eintreten kann und sagt, Pastor Rob, wir lieben dich. You're wrong. Aber du liegst hier falsch. And I will receive it. Und ich werde das annehmen. That is that leadership team. Und das ist dieses Leiterschaftsteam. Now I'm not available for everybody walking up to me and just critiquing everything. Also ich stehe nicht für jeden zur Verfügung, der jetzt zu mir herantritt und zu kritisieren anfängt. Also ich denke, deine Ohren sollten länger sein. Deine Haare länger oder kürzer sein. You look better in blue. Du siehst in blau besser aus. Oder in grün steht dir besser. You know, you're wrong. That tie is not good for you. Na, du liegst falsch. Diese Krawatte steht dir nicht. We're talking about doctrine. Wir sprechen über Lehrpunkte. We're talking about behavior. Wir sprechen über Verhalten. And character. Und über Charakter. Someone has the right to tell me I'm wrong. Jemand hat das Recht, mir zu sagen, dass ich falsch liege. Und wenn es nicht jemanden in deinem Leben gibt, der dir sagen kann, dass du falsch liegst, dann bist du auch Gott gegenüber nicht für Rechenschaft offen. And you know what? Nimm es oder lass es, aber es ist so. It's because of pride. Es ist wegen Stolz. Und Gott wird dir jeden einzelnen Tag deines Lebens widerstehen. Seitdem ich errettet bin, habe ich Rechenschaft abgelegt. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass es eine Zeit gab, wo jemand mir nicht sagen konnte, du liegst falsch. Bill ist hier. Bill kann mir sagen, Pastor Rob oder Rob, du bist falsch. Bill kann mir sagen, dass ich falsch liege. I came to the Lord because of Bill 30 years ago. Vor 30 Jahren bin ich wegen Bill zum Glauben gekommen. This man has that right. Und dieser Mann hat dieses Recht. And he's told it to me. Und er hat mir das auch schon gesagt. In my darkest times. In meinen dunkelsten Stunden. He said, Bobby, slow down. Hat er gesagt, Bobby, mach Rob, langsamer. Stop. Hör auf damit. This is not from the Lord. Stop. Das ist nicht vom Herrn. And I stopped. Und ich habe damit aufgehört. From the Lord. Ich habe es wie vom Herrn genommen. We don't have the ability to discern ourselves. Wir haben nicht die Fähigkeit, uns selbst richtig einzuschätzen. I was accountable to people who treated me like slaves. Ich war Menschen gegenüber Rechenschaft schuldig, die mich wie ein Sklave behandelt haben. I was song leading for a pastor. Ich habe die Gesangsleitung gemacht für den Pastor. Und ich hatte überhaupt kein Geld. Ich war 19 Jahre alt, war noch am Bibelcollege. Und ich bin 3 Stunden mit ihm gefahren, um an diesem Abend die Band zu leiten. Und ich hatte kein Geld. Wisst ihr, er ist in den McDonald's eingebogen und hat sich einen Kaffee gekauft. Hat er mir einen gekauft? Zero. Nein. He drank the coffee right in front of me. Hat den Kaffee vor mir getrunken. I had no money. Ich hatte kein Geld. I was giving him my entire weekend. Ich hatte ihm mein gesamtes Wochenende zur Verfügung gestellt. Zero. Nichts. Nothing. Over and over again. Immer und immer wieder. I felt like I was a third, fourth class citizen. Ich habe mich wie ein dritt- oder viertklassiger Einwohner, Mensch gefühlt. But you know what? I was still accountable. Aber ich war trotzdem Rechenschaft. For myself. Trotzdem Rechenschaft gegeben. You can't be accountable to God if you're not accountable to people. Du kannst nicht Gott Rechenschaft ablegen, wenn du es nicht vor Menschen kannst. Niemand ist vollkommen. Even if you were a slave. Selbst wenn du ein Sklave wärst. You're to be accountable to your master, even if he's a cruel master. Musst du deinem Herrn Rechenschaft ablegen, sogar wenn ein grausamer Herr ist. This word submit. Dieses Wort unterordnen. Submit to your leaders. Ordnet euch euren Leitern unter. All it means is be accountable. Alles, was das bedeutet, ist, dass man Rechenschaft ablegt. Wives, be accountable to your husband. Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Why? Legt ihnen gegenüber Rechenschaft Because ab. Warum? Women are emotional. Weil Frauen emotional sind. You don't know what you're like. Man kann sich selbst nicht richtig Need einschätzen. Someone just to say, hey, slow down. Vielleicht braucht es jemand, der sagt, Wait, mach mal etwas stop, langsamer. Right there. Slow down. Bleib mal stehen. I love you. Stopp, ich liebe dich. You're just wonderful. Du bist wunderbar. Like you're out of your mind right now. Aber im Augenblick like, bist du nicht du selbst. It's just like a beehive of emotion. Das ist so wie ein Bienenschwarm von Emotionen. Hör auf. Who are you to tell me to stop? Wieso sagst du mir, dass ich aufhören soll? I'm your husband, that's who I am. Ich bin dein Mann, I'm deswegen. Your husband. And I give an account to God. Und ich lege Gott gegenüber God Rechenschaft has given ab. Me the right Gott hat mir dieses Recht verliehen, to tell you you're wrong. Dir zu sagen, dass du falsch liegst. Don't like that one, huh? It's in the Bible. Klingt nicht so gut, oder? Aber das steht in der Bibel. Accountable to the truth. Der Wahrheit gegenüber Rechenschaft ablegen. To the truth. Rechenschaft der Wahrheit It's in gegenüber. The Bible. Es steht in der Bibel drin. Right there, black and white. Genau da, schwarz auf weiß. Husbands, love your wives. Männer, liebt eure Frauen. Right in there. Steht like auch drin. Christ loved the church. So wie Christus die Gemeinde geliebt hat. It's right in there. Steht da drin. Accountable to the truth. Der Wahrheit Rechenschaft. This is what will protect us more than anything. Das beschützt uns mehr als alles andere. Now let's just close with Titus 1. Wir möchten mit Titus Kapitel 1 abschließen. Look at this. It's unbelievable. All right, raise up elders in verse 5. Vers 5. Setze Älteste ein. Okay, and where are we now? Okay, blah blah blah, and here we go. I can't see the pages so good because I have my glasses. Okay, I'm looking. I have four Bibles at home, and this is a different one. Okay, here they are. Let's start with. Where am I? Can you pause the tape for a second? I just gotta find something. I can't see so well. Okay, I got it already. Okay, couldn't find it. Okay, verse 10. Vers 10. For there are many rebellious men. Denn es gibt viele freche. Unnütze Schwätzer. Also viele Rebellen. What is a rebellious man? Was ist denn ein rebellischer Mann? It's defined, you don't have to turn it. Zephaniah chapter 3 verse 2. Also Zephaniah 3 Vers 2. Wir müssen nicht Starting hinblättern. With verse 1. Vers 1 Speaking beginne of Jerusalem. Und er spricht von Jerusalem. Woe to her who is rebellious and defiled. Wehe ihr, die widerstrebt und verunreinigt ist. She listens to no voice. Sie hört auf keinermanns Stimme. She accepts no correction. Sie empfängt keine Korrektur. That's a rebellious person. Das ist eine Person, die rebelliert. Rebellion is the opposite of accountable. Rebellion ist das Gegenteil von verantwortlich sein. Many rebellious men. Viele rebellische Menschen, empty talkers, unnütze Schwätzer and deceivers, und Verführer, especially those of the circumcision. Besonders die aus den Juden oder aus der Beschneidung, die eine äußere Form der Religion haben, aber da steckt nichts dahinter. Who must be silenced. Denen muss man das Maul stoppen, because they are upsetting whole families. Weil sie ganze Häuser verwirren. But the devil wants to do. Das ist das, was der Teufel will. Teaching things they should not teach for the sake of personal gain. Lehren, was nicht sein darf, um schändlichen Gewinn willen. One of them, a prophet of their own, said, Cretans are all liars, evil beasts and lazy gluttons. Es hat einer von ihnen gesagt, ihr eigener Prophet, die Kreter sind immer Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. This testimony is true. Dieses Zeugnis ist wahr. What would they say about Austrians, Americans? Was würden Sie über Österreicher oder über Amerikaner sagen? I don't know. You'd have to tell me that. Ich weiß nicht, ihr müsst what es mir sagen. What is our national weakness here? Was ist unsere nationale Schwäche hier? Now look at the bottom and we'll close. Schaut euch mal den Schluss an. Verse 16, they profess to know God. Vers 16, sie sagen, sie kennen Gott. They'll tell you all about their prayer life. Sie sagen, sie erzählen euch viel über ihr Gebetsleben. They'll quote verses for you. Und sie zitieren sogar Verse für euch. But by their deeds they deny him. Aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Being detestable, ein Greuel sind sie. Disobedient, und gehorchen nicht. And here it is, and worthless for any good deed. Und sind zu allem guten Werk untüchtig. Ich möchte 21 Dinge bringen, auf die wir uns die wir im Auge behalten sollen, wenn wir dienen. Es gibt 7 Kategorien. Some of them are humility toward leadership. Manche sind zum Beispiel Demut gegenüber der Leiterschaft. Proactivity toward your ministry. Oder Proaktivität in deinem Dienst. Sensitivity toward the church. Sensibilität der Gemeinde gegenüber. And on and on. Something about leadership und so weiter. Es gibt Dinge über Leiterschaft und auch über Nähe zu Gott. So that I, on these 21 points, I can be made accountable by the leadership team. Und anhand dieser 21 Punkte kann ich der Leiterschaft gegenüber Rechenschaft ablegen. I showed that thing about the, you know, the girl eating the bug. Ich habe das gezeigt, was diesen Clip betrifft, wie das Mädchen diese Gottesanbeterin gegessen hat. So fast ich hatte so schnell ein E-Mail in meiner Inbox. From the board in my inbox. Vom Ausschuss. Like zip, it was right there. Like. Da war die E-Mail schon da. Dear Rob. Lieber Rob, we've talked about sensitivity. Wir haben über Einfühlungsvermögen gesprochen. Das war sehr uneinfühlsam. Okay, I'm sorry. Es tut mir leid. I will go into the pulpit and say I'm sorry. Okay. And I did. Und ich habe mich entschuldigt. I did. I want to be held accountable. Denn ich möchte verantwortlich gehalten werden. Now we'll just close with this. Wir möchten hiermit zum Schluss with kommen. With those 21 points. Mit diesen 21 you Punkten, can have 20 and miss the first one and the 20 are worthless. Du kannst 20 haben in deinem Leben, den ersten nicht, dann sind alle anderen 20 ungültig. I don't need a rebellious person on the worship team. Ich brauche keine rebelliöse Person im Worship Team. Who is the most talented, unbelievable person anyone has ever heard sing. Der vielleicht der talentierteste ist, der je gesungen hat. But nobody can tell them they're wrong. Aber niemand kann ihm sagen, dass er falsch liegt. Nobody niemand. Has the right. Niemand hat das Recht dazu. Worthless, es ist wertlos. Worthless. You can just leave now. Du kannst gehen, es ist wertlos, dein Talent. Worth nothing. Es ist nichts wert. Absolutely zero. I'll close with one more thing. In being accountable to the truth, indem man der Wahrheit Rechenschaft ablegt, the devil wants to smite the shepherd. Der Teufel möchte den Hirten zerstören. And maybe I'll do this tomorrow. I'll do this too long already tonight. I get 6 things the devil wants to do to me. You want to hear? 6 Dinge, die der Teufel mir antun möchte. Wollt ihr sie hören? Oder ich heb's für morgen auf. You want to hear them real quick and I'll preach them tomorrow. The devil wants to deceive me. Also ich ziehe es jetzt auf, predige morgen drüber. Der Teufel möchte mich verführen. That's why I need accountability. Deswegen brauche ich diese Verantwortlichkeit. He wants to discourage me. Er möchte mich entmutigen. That's why I need people. Deswegen brauche ich Menschen, die mich aufbauen. Er möchte mich ablenken. Say, deswegen brauche ich Menschen, die sagen, das solltest du nicht tun. Leg den Hammer weg. You mean my hammer? Meinen put Hammer? The hammer away. Leg den Hammer and weg. The shovel. Und die Schaufel auch. We're breaking the shovel. Wir zerbrechen jetzt die Schaufel. Okay. Number 4, the devil wants to deter me, which means to stop. Viertens, der Teufel möchte, dass ich zum Stillstand komme. And Jesus said, Satan, get behind me. Und Jesus hat gesagt, Satan, geh hinter number mich. Four, number five, he wants to discredit me. Fünftens, er möchte mich diskreditieren, verunglimpfen. And the leadership team. Und auch das Leiterschaftsteam. Achtet mal drauf, was Menschen sagen, wenn sie mit euch sprechen. Ihr kennt nicht die ganze Geschichte in nichts. Wenn jemand zu euch spricht über eine gewisse Situation, dann kommt zu uns. Ich weiß mehr über diese Gemeinde als 15 Leute, die sich zusammenstellen. could even imagine. Ich weiß mehr über die Sünden, in die Menschen gefallen sind, als ihr euch vorstellen könnt. Marriages that almost broke up and divorced than you could even think about. Oder mehr Ehen, die fast zerbrochen sind, die wir zusammengeflickt haben. You don't know about. Ich kenne so viele Situationen, die ihr nicht kennt. And don't think that I'm stupid. Und glaub nicht, situations are occurring like I don't know what's going on. Glaub nicht, dass ich dumm bin, dass es Situationen, Dinge gibt, von denen ich nichts weiß. I know probably 20-25 times more about a situation than you do. Wahrscheinlich weiß ich, habe ich 20 mal so viel Informationen wie ihr über eine Sache. And I have an accountability team that is walking through circumstances. Ich habe ein Team, das dem ich Rechenschaft schuldig bin und das mit mir durch diese Sachen durchgeht. That's safety. Das bedeutet Sicherheit. Be careful. If someone has a complaint. Pass auf, wenn jemand eine Beschwerde hat. Someone poison you. Lasst euch nicht vergiften von Proverbs jemandem. Sprüche 18:8. Es schmeckt sehr süß, it goes down, aber es geht hinunter and it explodes. Und explodiert. Und ihr schaut mich dann an beim nächsten Mal, wenn ich predige und könnt mir nicht mal zuhören. Can't hear him. Yeah, you know why? Weißt du, warum das so ist? Why? You have eaten someone else's bitterness. Du hast die Bitterkeit einer anderen Person geschluckt. Jetzt bist du davon betroffen. Und wir sind wieder ganz am Anfang der Botschaft. Und jetzt bist du in diesem Fangstrick des Teufels. Denn der eine, den Gott bestellt hat, um die Gemeinde zu nähren, zusammen mit anderen, von dem kannst du nichts empfangen. Das ist perfekt. What a strategy. Was für eine Strategie. But we'll continue with that tomorrow. I have a lot more to say. Oh, one more. He wants to discredit number 5 and number 6. He wants to destroy. Und sechstens, er möchte zerstören. Destroy my emotions. Er möchte meine Emotionen, meinen Körper. Just put an end and just say, you know what, I'm done. Er möchte zerstören, mich einfach zugrunde richten, dass ich sage, ich bin fertig. I'm done. You know what? I was done last year. Und letztes Jahr war ich am Ende. I actually quit. Ich habe eigentlich schon aufgehört. Keiner weiß das vielleicht. It was too much. Es war einfach zu viel. I called the board, I said I'm resigning. Ich habe den Ausschuss angerufen und gesagt, ich trete ab. I have too much. I'm going under. Es ist zu viel, ich gehe unter. We went away. Wir sind weggefahren. They said, look, think about it. Und sie haben gesagt, ich habe gesagt, es gibt drei Menschen, die mich ersetzen könnten. Sie sind großartig. Die Gemeinde wird sie lieben. Ich bin am Ende. Er will zerstören. Johannes 10:10. Satan kommt zu töten, zu stehlen, zu töten und zu vernichten. Das ist seine Aufgabe. Wenn wir Rechenschaft ablegen, und ich fühle mich sehr gesund. Ich hoffe, dass meine Lungen wieder heil werden. Es macht auch nichts, wenn es nicht so ist. Aber geistlich fühle ich mich sehr gut. Hey, wir wollen doch diesen Lauf gewinnen. Wir wollen ihn zum Ende. Wir wollen da in diesen Hebräerbrief Kapitel 11 hinein. Durch Glauben. Durch Glauben sind sie vorangegangen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Thank you for listening so long. Danke, dass ihr so lange zugehört habt.